Let's pray. Wir beten. Father in heaven, I pray this morning. Vater im Himmel, ich bete an diesem Morgen. That your spirit would speak deeply to our hearts. Dass dein Geist ganz tief zu unseren Herzen as spricht. A church, als Gemeinde. As one church. Als eine Gemeinde. Among all the churches in Austria. Unter den ganz vielen Gemeinden that in Österreich. That we would be a blessing. Damit wir ein Segen sind. And an encouragement. Und eine Ermutigung. To many other churches. Für viele andere Gemeinden. That have also been an encouragement to us. Die auch schon eine Ermutigung für uns waren. Bless these words, I pray. Segne diese Worte, so in Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Because my heart burns for this country so much. Weil mein Herz so sehr für dieses Land brennt. I'm going to spend my whole life here. Do you realize that? Verbringe ich schon mein ganzes Leben hier. I've already spent 26 years of my life living in Vienna. Ich habe 26 Jahre meines Lebens verbracht That's hier in diesem Leben. Exactly half my life now. Das ist jetzt ganz genau die Hälfte meines Lebens. And I'm planning to spend the next 40 here as well. Und ich plane schon die nächsten 40 Jahre hier zu sein. But we have a big job to do. Denn wir haben eine ganz große Aufgabe, die wir tun müssen. There are people who are lost. Da gibt es Menschen, die sind verloren. And they will spend eternity in hell. Und die werden ihre Ewigkeit in der Hölle forever verbringen. And ever and ever. Für immer und immer und immer. And the Lord's mission was to seek and to save that which was lost. Und die, ja, der Auftrag, die Mission des Herrn war zu suchen, das was verloren war. Because I love Austria so much. Und weil ich Österreich so sehr liebe. I want to speak about Liberia again. Möchte ich auch nochmal über Liberia sprechen. And the two are connected. Denn die zwei, die sind zusammengebunden. And I want to show you why today. Und ich möchte dir heute zeigen, warum. Here's a video that has come out. Hier ist es ein Video, das ist vor kurzem This is from an outside source. Das ist von einer Quelle von außerhalb. This is a independent study. Das ist eine unabhängige Studie. On the miracle that God is doing in Liberia. Die Wunder, die Gott in Liberia tut. That we are involved with. Wo wir involviert sind. It's a one-hour document. Es ist eine Dokumentation, that die eine is being Stunde translated dauert, into Chinese right now. Die jetzt auch in Chinesisch übersetzt that wird. Is going to be circulated in China among the underground church. Und das wird in China in der Untergrundgemeinde sich verbreiten. To encourage them, um sie zu ermutigen, that what is happening in Liberia, dass das, was in Liberia passiert, can happen in China. Dass es auch in China passieren and kann. We are right in the middle of that. Und wir sind genau in der Mitte von and dem. I want us to really understand this. Und ich möchte, dass wir das wirklich verstehen. You know, in my life, I've had some great open doors. In meinem Leben hatte ich großartige Türen, Number die mir geöffnet one, wurden. Just to be born. Die erste, dass ich einfach nur geboren June wurde. June 2nd, 1958. I was born into this world. Ich wurde in diese Welt hineingeboren. What an opportunity was to be eine alive. Möglichkeit zu leben. Number two, Nummer zwei. That I was born again. Dass ich wiedergeboren wurde. On September 20th. 20. September. 1976. 1967. Number three, 76. Another door. Und eine andere Tür. That I got married. Ich bin verheiratet. May 23rd. Am 23. Mai. 1981. And that in 1985. Und 1985. In January. Im Jänner. That we came here. Da sind wir hierher gekommen. Four major doors in my life. Das waren vier ganz gewaltig große Türen in meinem Leben. But then a fifth. Und eine fünfte Tür. Liberia. Liberia. One of the greatest gifts to my life. Eine der größten Geschenke in meinem Leben. We need Liberia. Wir brauchen Liberien. More than Liberia needs us. Mehr als Liberien uns braucht. Can we understand that? Können wir das verstehen? And I'll show you why today. Und ich möchte dir heute This zeigen, church needs Liberia. Diese Gemeinde braucht Liberien. Far more than they need us. Viel, viel mehr als die uns brauchen. We'll show this if you're interested in seeing this documentary. Wenn du an dieser Dokumentation interessiert bist, talks about the miracle of Malawi. Es spricht über die Wunder von Malawi. And you see things that we were, that I was involved with, the things that we built, our team was there, and du siehst Dinge, in denen ich involviert war und mein Team war dort. It's awesome. Es ist amazing. Es ist sehr erstaunlich. Something that we can be proud in the Lord of. Etwas, wo wir im Herrn stolz drauf sein können. Not in the flesh. Nicht im Fleisch. I want to show you some verses today. Ich möchte euch heute ein paar Verse zeigen. I want these to sink into your heart. Ich möchte, dass das in eure Herzen sinkt. And it starts in Deuteronomy. Es beginnt in Deuteronomium. And starts in Deuteronomy 15, verse 10. 15, Vers 10. It says, give generously to the poor. Gebt gerne ohne zu klagen. Not grudgingly. Dann wird euch der Herr. I'm sorry, I'll read the whole thing. Yeah. Give generously to the poor, not grudgingly, for the Lord your God will bless you in everything you do. Gebt's gerne ohne zu klagen, dann wird euch der Herr euer Gott bei allem, was ihr tut, segnen. The poor. Die Armen. The Lord said, the last will be first and the first will be last. Der Herr sagt, der letzte wird der erste sein und der erste wird der letzte sein. And he is serious about that. Und ist sehr ernst dabei. When we get to heaven, wenn wir in den Himmel kommen, one of the things that's going to blow us away, eine der Dinge, die uns einfach wegblasen werden, is that the last are first, dass die letzten die ersten sein werden, and the first are last, und die ersten die letzten. We're going to be amazed at people who were little kids who were aborted. Wir werden erstaunt sein von kleinen Kindern, die behindert waren. And how aborted, abgetrieben. Die abgetrieben wurden. That were aborted or that were or were behindered. Oder eben behindert waren. And how God is exalting and magnifying and blessing them. Und wie Gott sie erhebt und segnet. And people who had misfortune in this world. Und Menschen, die einen, wie sagt man, die unglücklich waren in dieser Welt. And how God is bringing them up front. Und wie Gott sie ganz in die erste Reihe And how God is pouring blessing on them. Und wie Gott Segen auf sie schüttet. And how we will stand there and we will say, und wie wir dort stehen werden und sagen, as it is written, so wie geschrieben steht, the first are the last are first. Die letzten werden die ersten sein. And the first und die ersten were last. Werden die letzten sein. And as God focuses on the first, und so wie Gott sich auf die ersten konzentriert, we will find our joy, wir werden unsere Freude finden, in the fact that we invested in those who are now first. In der Tatsache, dass wir investiert haben in diejenigen, die jetzt die ersten sind. We were first. Wir waren die ersten. We are living in one of the richest countries in the world. Wir leben in einem der reichsten Länder dieser Welt. In one of the most wonderful times in history. Und in einer der wunderschönsten Zeiten der Geschichte. We are first. Wir sind die Ersten. We have so much advantage. Wir haben so viele Vorteile. That it's blinding. Und es verblendet all uns. The advantages that we have are blinding us. All diese Vorteile, die wir haben, die machen uns blind. But nevertheless, aber nichtsdestotrotz, this truth will stand. Diese Wahrheit wird bleiben. Give generously to the poor. Gib gerne, ohne zu klagen. No, not grudgingly, for the Lord your God will bless you in everything you do. Dann wird euch der Herr euer Gott bei allem, was ihr tut, segnen. Next verse. Psalm 41:1. Psalm 41:1. Oh, the joys of those who are kind to the poor. Just read the bottom, glücklich please. Glücklich ist, wer für die Armen sorgt. Oh, the joys of those who are kind to the poor. The Lord rescues them when they are in trouble. Wenn in Not gerät, rettet ihn der Herr. It's the most wonderful thing to be an answer to somebody's prayer. Es ist eine wunderbare Sache, eine Antwort sein zu können auf die Antwort für jemanden, der gebetet hat. When I was with Pastor Samson in Bokasa, als ich mit Pastor Samson war in Bokasa, I was asking him how it's going. Habe ich ihn gefragt, wie die Dinge gehen. And he was telling me how serious it was. Und hat mir gesagt, wie ernst die Dinge waren. But then he looked in my eyes and he said, aber dann schaute mir in die Augen und sagte, but I have no fear. Aber ich habe keine Furcht. I don't care what they do to me. Ich kümmere mich überhaupt nicht, I am was not die mir antun. Afraid of these people. Ich fürchte mich nicht vor diesen and Menschen. I trust in God and God alone. Und ich vertraue auf Gott und Gott allein. And he was saying to me, you can help mir, me or you cannot help me. Du kannst I mir helfen. Don't really care. Oder nicht helfen. Es kümmert mich eigentlich nicht. Because I'm looking to the Lord. Weil ich schaue auf den Herrn. I look to God. Ich schaue auf Gott. And you'll see as we read these verses. Und du wirst sehen, wenn wir diese Verse lesen, how important they are to us. wie wichtig sie für uns sind. And the reality that they are more important for us as a church than we are for them. Und die Realität, dass die als Gemeinde viel wichtiger für uns sind, als wir es für sie sind. And if we are ever going to experience a revival in this church, und wenn wir jemals eine Erweckung in dieser Gemeinde erleben like wollen, God wants it, so wie Gott es will, then we've got to be investing in someone else. Dann müssen wir in jemand anderen investieren. If we care for them, God will care for us. Wenn wir uns um sie kümmern, wird Gott sich um uns kümmern. That's why this is so important. Deswegen ist das so wichtig. Let's go further. Proverbs 19:17. Sprüche 19, Vers 17. If you help the poor, wer dem Armen hilft, you are lending to the Lord, leiht dem Herrn, and he will repay you. Und er wird ihm zurückgeben, was er Gutes getan hat. God's heart is on the poor. Und Gottes Herz ist bei den Armen. That's where he's focusing. Dorthin fokussiert sich Gott. He's promising that they will be first in heaven. Er hat verheißen, dass die Erste sind im Himmel. And if we want to live in God's heart, und wenn wir im Herzen Gottes leben wollen, we should focus on the poor. Dann sollen wir uns auf die Armen fokussieren. Next verse. Proverbs 21:13. Sprüche 21:13. Those who shut their eyes to the cries of the poor, wer seine Ohren von den Bitten der Armen verschließt, will be ignored in their time of need. Dem wird auch nicht geholfen werden, wenn er selbst in Not ist. Those who shut their ears to the cries of the poor will be ignored in their time of need. Wer seine Ohren vor den Bitten der Armen verschließt, dem wird auch nicht geholfen werden, wenn er selbst in Not ist. God has a vision for us. Gott hat eine Vision für uns. The vision that God has for us, we cannot do alone. Und die Vision, die Gott für uns hat, die können wir nicht alleine bewerkstelligen. Wir werden in Situationen kommen, wo wir Hilfe brauchen. Where we need financial help. Wo wir finanzielle Hilfe brauchen. Wir als Kirche alone cannot afford to support, we cannot afford the plan that God has prepared for us. Wir als Gemeinde allein können es uns nicht leisten, den Plan auszuführen, den Gott für uns vorgesehen hat. God has called us to do things that are beyond our resources. Gott hat uns berufen, Dinge zu tun, die weit über das hinausgehen, über unsere Kapazität. And he wants to put it on the hearts of other people to help us. Und er will es auf die Herzen anderer Menschen geben, um uns zu helfen. He wants to raise people up like he did all through the scripture. Und er will Menschen wie soll ich sagen, er will Menschen zubereiten, so wie er es in der Schrift getan hat. And when we come to our place of need and we cry out to God. Und wenn wir an einen Ort kommen, wo wir in Not sind und wir schreien zu Gott. God will check the records. Dann wird Gott einfach seine Leute schicken. And he will measure to seine Aufzeichnungen. He will measure to us as we've been measuring. Wird er sich anhören und er wird uns zumessen mit dem Maß, mit dem wir anhören. And he will check the records of our hearts and our attitudes. Und er wird unsere Herzen prüfen und unsere Haltungen. And he will see, have you been closing your ears? Und er wird sehen, hast du deine Ohren verschlossen? To my spirit, meinem Geist gegenüber, that wanted to move in your heart, der sich in deinem Herzen bewegen wollte, to help someone that I was, that was praying to me, um jemanden zu helfen, der zu mir gebetet hat. Someone is praying to God, crying out. Jemand betet zu Gott, er schreit zu Gott. The Holy Spirit is pressing on our hearts. Und der Heilige Geist, der drückt auf unsere Herzen, to do something, um etwas zu tun. But we are closing our ears. Aber wir verschließen unsere Ohren. Oh, this is, you know, oh, I don't want this kind of Christianity. Oh, oh, weißt du, ich mag dieses Christsein nicht. Faith again. Oh, trusting God again. Wieder Gott glauben. Are we in trouble again? Sind wir schon wieder in Schwierigkeiten? Are you asking for something again? Bittest du schon wieder um etwas? When does it ever just become comfortable? Wann wird das endlich mal bequem? Are we in war again? Sind wir schon wieder im Krieg? Is the devil attacking us again? Greift uns der Teufel schon wieder when an? Will this stop? Wann wird das endlich aufhören? I thought it was the abundant life. Ich dachte, das ist das Leben in Fülle. Where is the abundant life? We're always seem to be in battle. Wir, es schaut so aus, als wären wir immer im Krieg. Like we were taking some kind of land, some promised land or something. So als würden wir schon wieder ein verheißenes Land einnehmen. Well, we are. Aber das tun and wir. Every step that we take is ours. Und jeden Schritt, den wir tun, der gehört uns. We are in a warfare, whether we like it or not. Wir sind im Krieg, ob wir es mögen oder nicht. And the Lord will see how open our hearts were. Und der Herr wird sehen, wie offen unsere Herzen waren. To be part of his solution for someone else. Und wie wir Teil einer Lösung waren für jemand anderen. So that when we come to our Red Sea, so wenn wir zu unserem Roten Meer kommen, God will look at the records, dann wird Gott sich seine Aufzeichnungen anhören. They've been faithful. Und er wird sagen, sie waren treu. I will not ignore them in their time of need. Ich werde sie nicht ignorieren in ihrer Zeit der Not. Next verse, Acts 10:31. Apostelgeschichte 10:31. The angel appeared to Cornelius. Der Engel ist Cornelius erschienen. And he said, und er sagte, and he told me, Cornelius says. Und Cornelius sagt, er hat mir gesagt. He said to me, Cornelius, your prayer has been heard and your gifts to the poor have been noticed by God. Er sagte, Cornelius, deine Gebete sind erhört worden und deine Geschenke an die Armen sind Gott nicht verborgen geblieben. Das hat der Engel gesagt. Cornelius was this very godly man. Und Cornelius war dieser göttliche, wohlgefällige Mann. And then the angel comes and appears to him. Und ein Engel kommt zu ihm und erscheint ihm. Cornelius. Cornelius. You godly man, you. Du göttlicher Mann. The Lord has heard your prayers. Der Herr hat deine Gebete gehört. And he has noticed. Und er hat's bemerkt. Everything you've given to the poor. Alles, was du den Armen gegeben hast. He didn't say he's Cornelius. Er hat nicht gesagt Cornelius. God bless you. Gott segne dich. He's heard your prayer. Er hat deine Gebete gehört. He knows every verse you've memorized. Er weiß jeden Vers, den du dir gemerkt and hast. He knows every time you've been to church. Und er weiß jedes Mal, als and du in der Kirche warst. He is blessed that you know every song that we sing. Und er hat dich gesegnet, weil du jedes Lied kennst, das wir singen. God bless you. Gott segne dich. He noticed one thing. Er hat eine Sache bemerkt. God has noticed your giving to the poor. Gott hat bemerkt, dass du den Armen gibst. It's powerful. Das ist sehr stark. Next verse. Nächster Vers. 2. Corinthians 9:9. 2. Korinther 9:9. As the scriptures say. In der Schrift heißt es. They share freely and give generously to the poor. Er hat ausgestreut und den Armen gegeben. Their good deeds will be remembered forever. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Those people that God is bringing up front to be first. Und diese Menschen, die Gott an die erste Stelle stellt. They will look back. Die werden zurückschauen. And they will see us. Und die werden uns sehen. Our deeds to these people will be remembered forever. Und unsere Taten für diese Menschen werden für in alle Ewigkeit forever erinnert bleiben. Für immer. It doesn't say for 10,000 years. Es heißt hier nicht für 10,000 Jahre. Their good deeds will be remembered for 100,000 years. Seine Gerechtigkeit wird in Erinnerung bleiben für 100,000 Jahre. For 1,000 millenniums. Für eine Milliarde Jahren. And then it will begin to fade away. Und dann wird sich das Ganze auflösen. Forever. Nein, es and heißt für immer, and für immer, für and immer. Ever, what we do now will remain. Was wir jetzt tun, wird bleiben. Will never be forgotten. Es wird niemals vergessen what werden. What we do for someone who cannot help themselves will never, ever, ever, ever, ever be forgotten. Was wir für jemanden tun, der sich selber nicht helfen kann, das wird ever niemals, niemals, niemals vergessen it werden. Will always, always remain. Das wird für immer bleiben. James chapter 2, verse 5. Jakobus 2, Vers 5. Listen to me, dear brothers and sisters. Hört mir zu, meine lieben Brüder und Schwestern. Hasn't God chosen the poor? Hat Gott nicht besonders die Armen in dieser in Welt this world to be rich in faith? In dieser Welt dazu erwählt, im Glauben reich zu sein. Aren't they the ones who will inherit the kingdom? Sie werden das Reich Gottes erben. He promised to those who love him. Dass er denen versprochen hat, die ihn lieben. He says, listen to me. Listen. Und er sagte, hört mir zu. Hasn't God chosen the poor in this world? Hat Gott nicht die Armen in dieser Welt to erwählt? To be rich in faith? Reich zu sein im Glauben. Aren't they the ones that God's chosen to inherit the kingdom? Sind nicht die es, die Gott erwählt hat, das Königreich zu erben? And he's saying, what is our attitude toward the poor? Und er sagt zu uns, was ist unsere Einstellung und Haltung zu den Armen? We are going to be shocked when we get to the other side. Wir werden schockiert sein, wenn wir auf die andere Seite that kommen. That we who have the biggest Bibles and know all the verses are waiting to go to the front. Dass wir, die wir die dicksten und größten Bibel haben und alle Verse kennen, wir warten, damit wir and vorne sein können. Picking out people and he's not picking me and Jesus kommt und sucht einzelne Leute raus, aber er sucht sich nicht mich raus. Don't they know who I am? Wissen die überhaupt, wer ich bin? I want to get near Jesus too. Ich will da auch vorne bei Jesus sein. Little kid here, he goes up and it's like. Ein kleines Kind, sie geht vor. And the angel says, as it was written. Und der Engel sagt, so wie geschrieben steht. The last shall be first. Die letzten werden die ersten sein. And the first shall be last. Und die ersten die letzten. Wow. God has chosen the poor in this world to be rich in faith. Gott hat die Armen in dieser Welt erwählt, damit sie reich sind im Glauben. Another verse. Revelation 3:17. Offenbarung 3:17. This is to the church of Laodicea. Das ist an die Gemeinde von Laodicea. Jesus said to them. Jesus sagt zu ihnen. You say I am rich. Du sagst, ich bin reich. I have everything I want. Ich habe alles, was ich will. I don't need a thing. Ich brauche nichts. And you don't realize. Und du merkst nicht. And you don't realize. Und du merkst nicht. That you are wretched. Dass du erbärmlich. And miserable. Und bemitleidenswert. And poor. Und arm. And blind. Und blind. And naked. Und nackt bist. We don't realize. Du bemerkst es nicht. We don't realize. Wir bemerken how often. Wie oft. Or in certain areas of our life. Oder in verschiedenen Bereichen unseres Lebens. That we are blind. Sind wir blind. That we are wretched and miserable. Wir sind erbärmlich, bemitleidenswert. In God's eyes. Oh, Gottes Augen. God loves us. Ja, Gott liebt and he cares uns. About us. Und er kümmert sich and um uns. He's drawing us to himself. Und er zieht uns zu and sich. He's moving in our midst in a limited way. Und er bewegt sich in unserer Mitte in einer begrenzten Weise. But he wants Weise. To pour his spirit out. Aber er will seinen Geist ausgießen. Watch this now. Next verse. Teach those who are rich in this world. Sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind. Not to be proud. Sie sollen nicht stolz sein. In some verses say arrogant. Und in manchen Versen heißt es arrogant. And not to trust in their money. Und nicht auf ihr Geld vertrauen. Which is so unreliable. Das bald vergehen wird. Next verse. Their trust should be in God. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf Gott, den Lebendigen, setzen. Who richly gives us all we need for our enjoyment, we can put anyway. Der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Sowieso. Who richly gives us all we need anyway. Der alles reichlich gibt, was wir brauchen. For our life, for our enjoyment. Für unser Leben, damit wir es genießen. We don't have to focus on what we have as a God. God is going to pour it out anyway. Wir müssen uns nicht darauf fokussieren, was wir an Gott haben. Gott wird das sowieso ausgießen. But the advantage that they have, aber der Vorteil, den die that haben, we don't have, den wir nicht haben, is that they often come to nothing. Dass die oft zu nichts kommen. To nothing. Zu they have nichts. Nothing left. Sie haben gar nichts übrig. And they have to pray for their daily bread. Und die müssen beten für ihr tägliches and Brot. And they see God move. Und die sehen, wie Gott sich bewegt. And they have a faith, they are rich in faith. Und die haben Glauben, weil die sind reich an Glauben. They see God move in ways that we do not allow ourselves to ever come to. Denn die sehen, wie sich Gott bewegt in Wegen, wo wir es niemals erleben und Gott erlauben. Because we're afraid. Weil wir Angst haben. It's the West. Das ist so im Westen. Nobody's going to help a poor man. Wer wird einem armen Mann helfen? I gotta take care of myself. Ich muss mich ja selbst um mich selber kümmern. I gotta watch out. I mean, if something happens, nobody's gonna give me anything. Ich muss mich da kümmern drum, weil wenn mir mal was passiert, es gibt mir ja niemand was. Unless I'm trusting God. Oder ich vertraue auf Gott. Unless I'm looking to him. Wenn ich auf ihn schaue. I'm speaking to myself as well. Und ich spreche zu mir selber. Next verse. Tell them to use their money to do good. Fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes they zu tun. Should be rich in good works. Sie sollen reich an guten Taten and sein. Generous to those in need. Die Bedürftigen großzügig unterstützen. Always being ready to share with others. Und immer bereit sein, mit anderen zu teilen. Next verse. By doing this, auf diese Weise, they will be storing up their treasure as a good foundation for the future, so that they may experience true life. Legen Sie mit Ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen. You know what it's talking about? That's talking about when we get to the other side. Weißt du, worum es hier geht? Es ist hier gesprochen über die andere Seite, wenn wir when we're standing there and all the last are becoming first. Wenn wir dort stehen werden und alle letzten die ersten sein werden. And I know so many of them. Und ich kenne so viele von denen. Because they're looking back and saying thank you. Weil ich schaue zurück und ich sage danke, danke. Thank God, thank you for that person. Danke Gott für diese Person. Which one? The one standing in the back there. Welche? Die eine, die thank da you for steht. Sending them. Danke, Herr, dass du thank sie you for that church, Father, thank you. Vater, danke für diese Gemeinde. Thank you for them. Danke für sie. Which ones? Those Welche? In the back there. Die da hinten sind. Over here, it's us. Hey there. Hi, dort. I know you. Ich kenne dich. Yeah, we know you. Yeah, wir we know kennen you. Euch. We know you too. Yeah. Look, a good foundation for the future, so that they may experience true life. Auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu erreichen. When we get to the other side, wenn wir auf die andere Seite kommen, we're going to realize what life was all about. Werden wir erkennen, worum es eigentlich ging im Leben. This is the real thing right here. Du denkst dir, das ist hier die wahre Sache. Everything comes to light here. Und alles kommt hier ans Licht. All selfishness, jede Selbstsucht, all faith, jeder Glaube, all unbelief, oder Unglaube, all indifference, alle Unterschiedlichkeiten, all secret motives, everything alle verborgenen Motive, everything alles, is coming alles, to light alles, right here. Alles kommt ans Licht our hier. Impact, unsere Beeinflussung, our lack of impact, oder das, wo wir nichts our gegeben faith, haben, our lack of faith, unser Glaube, unser Unglaube, everything Mangel an shows Glaube, up right here. Und alles zeigt sich hier. And Paul warns, by doing this, you will be storing up their treasure. It's a treasure. Und Paulus warnt, wenn du hier dir deinen Schatz bereitest. And that treasure is people. Und dieser Schatz it's sind people. Menschen. It's das not sind money Menschen. In our pockets, you know? Das ist kein Geld it's in unserer people. Tasche. Das sind Menschen. It's somebody in Guinea. Das ist jemand in Neuguinea. It's someone on the Kärntnerstraße. Jemand auf der Kärntnerstraße. It's the person at your job. Das ist eine Person it's, an deinem it's one of your relatives. Jemand aus deiner Verwandtschaft. It's the person that was driving the taxi. Jemand, der zum Beispiel das Taxi gefahren hat. Every opportunity we've had to help somebody. Jede Möglichkeit, die wir hatten, um jemandem zu helfen. Last verse. Der letzte Vers. This really describes what we're looking for in Austria. Und das beschreibt wirklich, auf was wir schauen hier in Österreich. Give and it will be given to you. Wenn ihr gebt, werdet ihr erhalten. A good measure, pressed down, shaken together, running over, will be poured into your lap. Was ihr verschenkt, wird zusammengepresst und gerüttelt in einem vollen, ja überreichlichen Maß zu euch zurückfließen. That's a very good description of an awakening. Das ist eine sehr gute Beschreibung von einer Erweckung. Where the Lord wants to pour His Spirit upon us, right in our lap. Wo der Herr seinen Geist direkt in unseren Schoß ausgießen will. In good measure. In einem überreichen Maß. And pressed down. Und zusammengepresst. You know, like when you give someone says, you know, can I have some Du weißt, wenn du jemandem etwas gibst. Can you fill this thing up with I don't know, not tomatoes, but strawberries or something. Wenn and then you shake it up so you make more room, right? Und du schüttelst das, um mehr Platz zu machen. And you can put as much as you can, and you kind of, not strawberries, but you kind of press it down a little bit. Erdbeeren, oder? You know. No? And then you kind of pile it on top. Und du schüttelst es, damit noch mehr reingeht. And the Lord says, if you give in this way, I will give in this way. Und der Herr sagt zu dir, wenn du auf diese Art und Weise gibst, dann werde ich dir in dieser Art so und Weise vergelten. So that someday when people say, this is incredible. Und dann wird eines Tages, dann werden die Menschen sagen, das ist unglaublich. How did God do all this? Wie hat Gott das alles getan? God is pouring out unto you. Und Gott gießt über dich aus. What is the secret? Was ist das Geheimnis? It's measured as we are measured. Or we are measured as we've measured. Zugeteilt, wie wir zugeteilt haben. Look at this last verse. Schau dir diesen letzten Vers an. This is the same verse. For with the measure you use, it will be measured to you. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. God says you decide the way you want it. Und Gott sagt, du entscheidest die Art und Weise, wie du es willst. You want to be really, you want to be so blessed. You want to be blessed beyond anything humanly speaking. Du willst über alle Maßen gesegnet sein, über jeden menschlichen Verstand hinaus. Then let me use you to bless someone beyond something humanly speaking. Dann lass mich dich verwenden, um jemand anderen zu segnen, was über jeden menschlichen Verstand hinausgeht. You tell me how you want to be measured. Und du zeig mir, wie du gemessen this werden is why Liberia is so important. Und deswegen ist Liberien Liberia so wichtig. Is more important for us than we are for them. Und Liberien ist wichtiger für uns als wir es für sie sind. They will get help somewhere. Die werden von irgendwo Hilfe bekommen. God will raise up somebody else. Gott wird jemanden erwecken dort. He doesn't need us. Er braucht uns nicht dazu. But if we don't, Aber wenn wir es nicht if we don't tun, step out of our box, wenn wir nicht aus unserer Box rausgehen, we will stay blind and wretched and poor and miserable and naked and not even know it. Dann werden wir blind, miserabel sein, nackt sein und arm sein und wir werden es nicht einmal bemerken. You need to be thankful that God took me there. Und ihr müsst dankbar sein, dass Gott mich dorthin gestellt hat. First time I was so sick, I never ever wanted to go back. Und das erste Mal war ich so krank, ich wollte niemals wieder zurückgehen. Stunk. I was in the smoke season and I everything stunk. Und meine Kleidung, es hat alles gestunken. And as soon as I got back, und als ich wieder zurückgekommen bin, habe ich mir gedacht, ich möchte dort nie wieder zurückgehen. Why I have to decide right now that I'm going. Und deswegen muss ich mich genau jetzt dazu entschließen, wieder hinzugehen. And I had this knot in my stomach for like 10 months until I went back. Und ich hatte das ungefähr 10 Monate in meinem Magen, bis ich wieder zurückgegangen bin. Thought, is it gonna be the same, like last time? Und ich dachte mir, wird es wieder so schrecklich sein wie letztes Mal? Smoke and sick and fever and all this garbage. Überall dieser Gestank, dieses Fieber. And it was exactly the opposite. Und es war genau das God Gegenteil. Opened incredible doors. Gott hat ganz außergewöhnliche Türen geöffnet. I need to be there. Ich muss dort I sein. I need to see these people who are rich in faith. Ich muss diese Menschen sehen, die reich an Glauben sind. I want you to watch a video. Und wir wollen jetzt ein Video anschauen. Of some kids that so impressed on my heart. Da sind Kinder drauf, die mein Herz so stark berührt haben. They were actually young adults. Und sie waren eigentlich junge Erwachsene. Before I do, let's just pray for a moment. Bevor wir das tun, wollen wir beten. And let's just all ask the Lord. Und lasst uns einfach den Herrn bitten. Lord, show me, open my eyes. Herr, zeige mir, öffne mir meine Augen. Speak to me today. Sprich heute zu mir. Where am I at? Wo bin ich? Wo stehe ich? Father, we come before you as a church. Vater, wir kommen vor dich als Gemeinde. We can see ourselves one way. Wir können uns selbst auf eine gewisse Art sehen. But what really matters is how you see us. Aber was wirklich zählt, ist, wie du uns siehst. We know that you love us. Wir wissen, du liebst uns. We know that Christ came to die for us. Wir wissen, dass Christus gekommen ist und für uns gestorben ist. But whether we're effective or not, aber ob wir effizient sind oder nicht, that's another question. Das ist eine andere Frage. Whether we're reflecting who you are, ob wir widerspiegeln, reflektieren, wer du bist, to this world is another question. In dieser Welt, das ist eine andere Frage. Maybe you're here this morning and you've never received Jesus. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast Jesus noch nie empfangen. The Bible tells us that God so loved this world. Die Bibel sagt uns, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat. He so loved every nation. Er hat so, jede Nation liebt er so sehr. Every person. Jede Person. That he sent Jesus. Dass er Jesus gesandt hat. To die on a cross. An einem Kreuz zu sterben. So that anyone who believes. So dass jeder, der glaubt, would be given eternal life. Dass ihm ewiges Leben geschenkt wird. Have you ever received Jesus into your life? Hast du jemals schon Jesus in deinem Leben aufgenommen? Pray with me. Bete mit mir. Say these words with your mouth. Und sag diese Worte mit deinem Mund. God, forgive me. Gott, vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Fill me with your love. Fülle mich mit deiner Liebe. In Jesus name. In Jesu Namen. Say those words, God forgive me. Sag diese Worte, Gott vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Fill me with your love. Füll mich mit deiner Liebe. In Jesus name. In Jesu Namen. Watch this video. Schau dir dieses Video an. And I'll be right back. You know what amazes me is that these people, I mean, I'm not afraid to die, but I'm not like, don't want to be killed, you know? Was mich so erstaunt bei diesen Menschen, ich habe zum Beispiel keine Angst zu sterben, aber ich möchte nicht getötet werden. I mean, these people are not afraid to be killed. Denn diese Menschen haben keine Angst davor, ermordet zu werden. They're just like, I don't care what they do. Sie sind so mit dieser Einstellung, es ist mir egal, was die these tun. These seven kids were tied like animals to be slaughtered. Und diese sieben Männer waren so gefesselt wie Tiere, um geschlachtet zu werden. They were going to be executed publicly. Und sie hätten öffentlich hingerichtet werden because sollen. They believe in Christ. Weil sie an Jesus glauben. And now they're in our church. Und jetzt sind sie in unserer Gemeinde. And the only reason they're in our church is because our church exists. Und der einzige Grund, warum sie in unserer Gemeinde sind, ist, weil sie existiert. And the only reason that church exists. Und der einzige Grund, warum eine Gemeinde existiert, is because our church. Wegen unserer Kirche. Gave the money. Denn sie hat das Geld gegeben. To build um dieses Gebäude zu finanzieren. These people will remember us forever. Und diese Menschen werden sich für immer an uns erinnern. Forever. Für immer. And ever. Und immer. And ever. Und immer. Liberia is more important to us than we are to them. Liberien ist viel wichtiger für uns, als wir es für sie sind. Because they will keep us from becoming lukewarm. Denn die werden uns bewahren, lauwarm zu werden. When we don't even realize it. Wenn wir es nicht einmal bemerken. I want to close now. Wir wollen jetzt schließen. Just want to show you another little clip from ich zeige euch noch einen kurzen Ausschnitt pastor in Bokasa. Von einem Pastor in Bokasa. This is Samuel, Pastor Samuel. Das ist Pastor Samuel. And Samson. I'm sorry, Samson. We'll close with that. Festus is leaving for Liberia in 15 or like in 12 days. Also Festus wird in 12 Tagen nach Liberia fahren. And I just would ask if it's on anyone's heart to help me. Und wenn das auf dem Herzen von euch ist, mir zu helfen. Pastor Samson needs a motorcycle. Pastor Samson braucht ein Motorrad. It will cost about 600 euro. Das kostet ungefähr 600 Euro. And maybe 700. Oder 700. Somebody needs a piano. Und jemand braucht ein Klavier. And a computer. Einen Computer. For the school. Für die Schule. If you would like to help me send Festus with these things. Wenn ihr mir helfen wollt, Festus mit diesen Dingen nach Liberien zu schicken. See me after service or see Rob Soprano. Dann kommt zu mir oder zu Rob Soprano nach dem Gottesdienst. So that we can help them. So dass wir ihnen helfen Surf. Können. Dass Amen. Wir ihnen dienen. And also 5 families have lost their farms. Und auch 5 Familien, die haben ihre Farm verloren. Because they put their faith in Christ. Wegen ihres Glaubens an and Christus. Maybe we could send them a little bit of money to help them through this difficult time. Und vielleicht können auch wir ein bisschen Geld beisteuern, um ihnen durch diese schwere Zeit zu helfen. Father, we pray and we ask you to Vater, wir beten und wir bitten dich, protect these people in Bokasa, dass du die Menschen in Bokasa beschützt and speak to our hearts, und sprich zu unseren Herzen and help us, Lord, to glean the richness of their faith, und hilf uns, Herr, dass wir den Reichtum ihres Glaubens their erkennen, fearlessness, die Furchtlosigkeit in the face of death, im Angesicht des Todes. We pray. Wir beten in Jesus' name. Namen. Amen. Amen. Amen. Thank you for listening. Danke fürs Zuhören.